Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst oder die Hälfte oder ein Drittel davon und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest. Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Da wandte er sich euch zu und erließ es euch. So lest, bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land umherreisen, wo sie nach etwas von Allahs Huld trachten, und wieder andere, die auf Allahs Weg kämpfen. So lest davon, was euch leicht fällt, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gebt Allah ein gutes Darlehen. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser, großartiger belohnt bei Allah finden. Und bittet Allah um Vergebung, gewiss. Allah ist allvergebend und barmherzig.